Schritt näher. Hier ist der Ort, an dem wir noch daran glauben, dass die Kaffeemaschine morgen funktioniert und das nächste Projekt ein Erfolg wird. Ich bin der Funke Leichtigkeit, den du zwischen all den Aktenordnern fast verloren hättest. Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune, auch im Büro. Lass uns ein bisschen Sternenstaub über den Alltag streuen und den Humor zurückerobern. Es wird alles gut, versprochen.